at Set Recordings. Hallo, ist Genex da? Genex? Die Genex? Ja. Ja, die sind auch bei uns. Worum geht es denn? Ich will Feature machen, ja? Feature machen. Jetzt warte mal. Du willst ein Feature mit den Genex, oder wie? Ja, ich will mit auf dem Album drauf. Warte mal kurz. Ich hab gerade einen Anruf auf einer anderen Leitung. Klar, ja, Moment mal eben. Was soll das? Hallo, bist du noch da? Bist du noch dran? Hallo. Ich will mit Genex, hallo. Ist Genex noch da? So, da bin ich wieder. Jetzt nochmal langsam von vorne. Also, du willst ein Feature mit den Genex-Jungs für ein Album, oder wie? Ja, ich will mit auf Album drauf, genau. Ach so, du willst auf dem Album von den Genex ein Feature machen? Ja, genau. Wie heißt du nochmal? Ich habe deinen Namen jetzt gerade vergessen. Ich bin der Pascha, aber in Deutsch Paul. Aha. Ich geb dir sogar Geld. Ja? Das können wir so nicht machen, das sage ich dir ganz ehrlich. Die machen jetzt hier Album und alles drum und dran. Und da kann man jetzt nicht einfach irgendwie jetzt jeden, der hier anruft, sagen, okay, machen wir mal ein Feature. Das geht halt nicht. Ach, bisschen Geld und so. Nee, das geht auch mit Geld nicht. Das muss schon passen, weißt du. Aber ey, ich schreibe schon lange. Warte mal ab, ich muss auch noch ein paar andere Sachen machen. Pass auf, mach selber irgendwie mal was. Dann kannst du dich nochmal irgendwann melden. In einem Jahr oder was. Ja, tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann. Ich muss auflegen jetzt. Nein, warte. Bis demnächst, ne? Was vor. Tschüss. Dida, dida, dida. Oder, ey, was soll das?